Lord, bless this in Jesus' name. Herr, segne diese Botschaft. Amen. Amen. Okay, we left off. We were doing the narrow gate last week. Also wir haben beim letzten Mal aufgehört. Da ging es um die enge Pforte. Continue, because there's a lot here. Und wir werden damit fortfahren, weil da eine Menge drin steckt. We were talking about the narrow and the wide gate. Wir haben gesprochen über die enge und über die weite Pforte. And many try to enter through the wide gate. Und viele versuchen durch das weite Tor einzutreten. And that wide gate is human goodness. Und dieses weite Tor ist die menschliche Güte. People all over the world, if you talk to them. In der ganzen Welt gibt es Menschen, zu denen du sprechen kannst. By the way, I witnessed to somebody when I was walking my dog yesterday. Und zum Beispiel gestern habe ich meinen Hund ausgeführt und habe mit jemandem gesprochen. And I asked this lady how old her dog was. Und ich fragte die Frau, wie alt ihr Hund war. She said 13. Und sie sagte 13 Jahre. And I said, so he won't be around much longer. Und sagte ich, so ganz lange wird er nicht mehr hier sein. And she said, yeah, that's right. Und sie sagte, ja, das stimmt. And I said, do you know what I hear? I hear that they have dogs in heaven. Und ich sagte nur, wissen Sie was? Ich habe davon gehört, dass es auch Hunde im Himmel geben wird. She said, that would be wonderful. Und sie sagte, wow, das wäre wunderbar. She says, I just have one question. Ich habe nur eine Frage. She says, how do you know you're going to heaven? Ich hätte da die Frage, wie ist das mit Ihnen? Woher wissen Sie, ob Sie in den Himmel kommen? What a glorious question, huh? Was für eine glorreiche Frage. So I answered that question for her. Und ich habe dann auch diese Frage für sie beantwortet. The narrow gate is Christ. Die enge Pforte ist Christus. And it is trusting Christ. Es ist das Vertrauen in Christus. The wide gate is trusting ourselves. Das weite Tor ist das Vertrauen, was in uns and selbst many, einlegen. Many, many people und viele who Menschen, are expecting or hoping to get to heaven, die ja die Hoffnung haben, dass sie in den Himmel kommen würden. I'm sure every Pharisee that was in the Sanhedrin, ich kann mir gut vorstellen, dass jeder Pharisäer, der da im Sanhedrin war, im including the high priest, und der hohe Priester eingeschlossen, who had Christ crucified, der ja den Christus gekreuzigt hatte, was expecting to go to heaven. Ich glaube, dass sie alle die Erwartung hatten, in den Himmel zu kommen. They even crucified Christ, believing they were doing God something good. Und sie kreuzigten Christus und glaubten, dass sie mit etwas Gutes vollbrächten. So the self-deception is incredible. Also diese Selbsttäuschung ist unglaublich. And it is trusting in yourself. Du vertraust einfach auf dich selbst. Now, let's just read and we'll pick it up in verse. Lesen wir und nehmen wir es auf. Let's go back to verse 13 and read, and we'll add some more things in here. Also steigen wir ein bei Vers 13. Enter through the narrow gate. Geht hinein durch die enge Pforte. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. And many enter through it. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. But small is the gate. Aber eng ist die Pforte. Actually, that word is narrow is the gate. Again, same word. Gleiche Wort, also eng. And also eng ist die Pforte. This next word is troublesome is the road that leads to life. Und schmal oder auch voller Schwierigkeiten ist der Weg, der zum Leben führt. That's the word thlibo. Thlibo. And that's the same word, the same word that is used in Acts 14:22. Das gleiche Wort, wie es in Apostelgeschichte 14:22 verwendet wird. From the same word. Gleiche Wurzel. One is a verb, one is a noun. Ist die gleiche Wurzel. And where Paul said, through much tribulation we enter the kingdom. Wo Paulus sagt, dass wir durch viel Bedrängnis in das Königreich eintreten müssen. We talked about that last week. Und letzte Woche sprach man darüber. Two questions we need to ask ourselves. Es gibt zwei Fragen, die wir uns stellen müssen. Number one, did it cost me anything? Punkt 1, hat es mich wirklich etwas gekostet? To come to Christ. Zu Christus zu finden? Because in Philippians chapter 1, denn in Philipper Kapitel 1, we are told that we are called not just to believe. Da wird uns gesagt, dass wir nicht nur dazu berufen sind zu glauben. But in verse 28 we are also called to suffer. Aber in Vers 28 wir sind auch dazu berufen zu leiden. And verse 29. Und genauso Vers 29. We are called to suffer for him. Wir sind auch dazu berufen and für ihn zu leiden. And if we pass through this door, und wenn wir da durch diese Tür treten, the door of trusting Christ, diese Tür, Christus zu vertrauen, obedience to him, Gehorsam ihm gegenüber, the road will become difficult. Dann wird auch der Weg schwierig werden. Now let's read on a little bit. Lesen wir weiter. And it's interesting that I was checking in the Greek grammar. Und es ist interessant zu bemerken, ich habe in der griechischen Grammatik da etwas nachgeprüft. And the way, der Weg, makes it narrow. Der Weg macht es eng. It doesn't happen to be just a narrow road. Es ist nicht einfach nur ein enger Weg, ein schmaler Weg. But the word narrow is the result of the way. Aber diese Enge ist ein Ergebnis des Weges. Christ is the way. Christus ist der Weg. And because Christ is the way, it is narrow. Christus der Weg ist, deshalb ist das ein enger Weg. It could be wide. Er könnte weit sein. But it's not. Aber es ist nicht. Because few want to trust God. Denn es gibt nur wenige, die Gott vertrauen wollen. It says in the book of Romans that Israel missed the whole purpose of God. Im Römerbrief da steht geschrieben, dass Israel den ganzen Zweck Gottes verpasst hat. At the end of Romans 9, am Ende von Römer 9, because they were trusting in their own righteousness. Sie haben den ganzen Zweck Gottes verpasst, weil sie auf ihre eigene Gerechtigkeit vertraut haben. Now watch the warning again in verse 15. Und schaut einmal auf diese Warnung in Vers 15. Watch out for false prophets. Hütet euch vor falschen Propheten. They come to you in sheep's clothing. Die in Schafskleidern zu euch kommen. But inwardly they are ferocious wolves. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Now in Acts 20, Apostelgeschichte 20, verse 27, 28, Vers 27 und 28, verse 29, oder auch 29, it says that in 28 it says, I've made you overseers of the church of God. Da heißt es in 28, ich habe euch zu Aufsehern berufen über die Gemeinde Gottes. To protect the flock. Um die Herde zu behüten. And in verse 29 it says, because brutal wolves will come from within and from without. Denn Vers 29 heißt es, brutale Wölfe werden von drinnen und von draußen kommen und angreifen. Not sparing the flock. Und sie werden die Herde nicht verschonen. This will happen to every church. Und das wird so jeder Gemeinde geschehen. This is why leadership is absolutely imperative. Und deshalb ist die Leiterschaft einfach so unabdingbar. They are inwardly ferocious wolves. Innerlich sind sie reißende Wölfe. By their fruit you will recognize them. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Now we're going to talk about what that fruit is. Und wir werden darüber sprechen, was diese Früchte sind. Now remember two things. You know you've passed through the door because of two things. Du weißt, dass du durch diese Pforte gegangen bist, weil zwei Dinge geschehen sind. It cost you something. Es hat dich etwas gekostet. And your life was changed. Und dein Leben hat sich verwandelt. If it didn't cost you something, wenn es dich nichts gekostet hat, and your life was changed, aber dein Leben hat sich geändert, maybe it only changed outwardly. Dann hat es sich vielleicht nur äußerlich gewandelt. It's quite possible that you have conformed to something good. Es ist gut möglich, dass du dich einfach nur an etwas Gutes angepasst hast. If your life has only become difficult, but it has not changed, wenn dein Leben einfach nur schwer geworden ist, aber es hat sich nicht geändert, maybe you're just very religious. Vielleicht bist du einfach nur sehr religiös. And people are so tired of you, they can't stand you. Und die Leute haben dich schon so satt, dass sie gar nicht mehr ausstehen so können. They're persecuting you because you are religious. Und sie verfolgen dich, weil du so religiös bist. But if our life has changed, wenn sich aber unser Leben verwandelt we hat, have not changed, but God has changed it. Dann haben wir das nicht geändert, sondern Gott hat das verwandelt. So that I can say in 1 Corinthians 15:10, so dass ich sagen kann im 1. Korinther 15:10, I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. And I worked harder than everybody. Und ich habe härter gearbeitet als sie alle. But it was not me. Aber das war doch nicht ich. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die bei mir war. And Saul of Tarsus, his whole life changed. Und das Leben von Saul von Tarsus hat sich völlig verwandelt. And they wanted to kill him because it changed. Und wegen dieser Veränderung wollten sie ihn gar töten. Now Lazarus was never a problem. Lazarus war nie ein Problem. Until he rose from the dead. Bis er wieder vom Toten auferstanden Then they ist. Wanted to kill him also. Und sie wollten ihn auch umbringen. See, a changed life threatens religious people. Ein verwandeltes Leben, es bedroht religiöse Leute. The religious people make a lot of money through the wide gate. Die Religiösen, die machen viel Geld durch das weite Tor. They used to sell people forgiveness. Sie haben sogar Leuten Vergebung verkauft. Big money. Der Ablass, viel Geld. In Philippians 3:18 says Philipper 3:18 sagt dazu, that there are people who are enemies of the cross. Da gibt es Leute, die sind Feinde des Kreuzes. That means they are enemies of the narrow gate. Sie sind Feinde dieser engen Pforte. Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. Because at the cross, denn beim Kreuz, everybody's a sinner. Ist jeder ein Sünder. In Romans chapter 3, verse 23. In Römer Kapitel 3, Vers 23. We have all sinned. Wir haben alle gesündigt. We have all fallen short. Und wir sind da alle zu kurz gekommen. It's all by grace. Es ist alles nur Gnade. Through faith. Durch Glauben. So that in Romans 3, 27, no one can boast. So dass Römer 3, 27, niemand sich rühmen kann. At the narrow door, there's no boasting. Bei dieser engen Tür, da gibt es kein Rühmen. But at the wide gate, there's a lot of boasting. Aber bei diesem weiten Tor, da gibt es viel Rühmen. Now, wolves, you'll know them by their fruit. Wölfe erkennt man an ihrer Frucht. The problem is, they look just like a Christian. Als nächstes einmal ist das Problem, die schauen genauso aus wie die Christen. Outwardly. Äußerlich they have conformed perfectly. Sie haben sich perfekt angepasst. It's very possible that their father was a pastor, their mother worked was the leader of the Sunday school. Es ist sehr gut möglich, dass ihr Vater vielleicht ein Pastor war oder die Mutter Leiterin der Sonntagsschule. And this kid was lifting his hands since he was 3 years old. Und dieses Kind hat die Hände gehoben zu Gott angeblich schon seit 3 Jahren, also seit dem Alter von 3 Jahren. Never inwardly transformed, but perfectly conformed outwardly. Innerlich nie transformiert, aber äußerlich perfekt angepasst. Knows every song. Kennt alle Lieder. His mother made him memorize hundreds of verses. Und die Mutter hat sie alles auswendig lernen lassen. So he knows the Bible very well. Und die Person kennt die Bibel sehr, sehr gut. And you would never recognize this person. Und würdest diese Person nie erkennen. They are a sheep. Die schauen aus wie ein Schaf. But inside they are a wolf. Aber innen drin sind sie Wölfe. And there's a way to detect them. Aber es gibt eine Möglichkeit, sie doch zu entdecken. And there's a way to detect if it's me. Und es ist auch eine Möglichkeit festzustellen, ob ich vielleicht selber dem verfallen bin. We don't assume. Man tut das nicht von sich aus jetzt 2. Corinthians 13:5 prove whether you are in the faith. 2. Korinther 13:5 prüfe doch, ob ihr im Glauben seid. Take ob ihr im Glauben a good look sein. And ask yourself, am I in the faith? Also prüft das genauer nach und fragt euch selbst, seid ihr da im Glauben? Bin ich im Glauben? Vers 18. Now watch this. This is so interesting. Das ist so interessant. Schau zu. It took me about an hour to figure it out. Es hat fast eine Stunde gebraucht, um das herauszufinden für mich. A good tree. Ein guter Baum. Cannot bear bad fruit. Kann nicht schlechte Früchte bringen. Now that word good is agathos. Das Wort gut ist agathos. Now this is the agathos tree. Das ist jetzt der Agathos-Baum. And it cannot produce poneros. Er kann nicht Poneros, also die üble Frucht hervorbringen. Agathos and Poneros are exactly opposites. Agathos und Poneros stehen genau im Gegensatz. Agathos is the goodness of God. Agathos ist die Güte Gottes. Poneros is evil. Poneros ist das Böse. Agathos is goodness produced by the grace of God. Agathos ist Güte, die durch die Gnade Gottes hervorgebracht wurde. Poneros is against the grace of God. Und Poneros ist gegen die Güte Gottes. Poneros und Gnade Gottes. Is against the cross. Poneros ist gegen das Kreuz. Poneros despises grace. Poneros verachtet die Gnade. Now, this happens inwardly. Aber das ist etwas, was innen drin geschieht. This is in Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 26, Vers 26, where people despise the grace of God. Leute verachten die Gnade Gottes. And they trample grace under their feet. Und sie zertrampeln die Gnade unter ihren Füßen. This is Poneros. Und das ist Poneros. Now, this happens on the inside. Das geschieht im Inneren. while I conform on the outside. Während ich mich im Äußeren einfach angepasst habe. Is it possible? Ist das möglich? Luke chapter 18 verse 9. Lukas 18 vers 9. Jesus told a parable. Jesus sprach eine Parabel. About certain people. Eine Parabel über bestimmte Leute, who trusted in themselves that they were righteous, die auf sich selbst vertraut haben, dass sie doch gerecht seien, and here's the fruit, und hier kommt die Frucht, and despised other people, aber doch andere Leute verachteten. Watch people who despise other people. Schaut zu und seht, wie Leute andere Leute verachten. And as believers who have passed through the door, aber als Gläubige, die wir durch die Tür getreten sind, we can frustrate the grace of God in our lives. Können wir auch die Gnade Gottes unnütz machen, by being careless ourselves, indem wir dazu sorglos sind, or by having a bad example, oder ein schlechtes Vorbild haben. Now, they despise the grace of God. Sie verachten die Gnade Gottes. When we are jealous, we despise the grace of God. Wenn wir eifersüchtig sind, verachten wir die Gnade Gottes. The Pharisees were so jealous of Christ. Die Pharisäer waren so eifersüchtig auf Christus. The Jews were so jealous of Paul. Und die Juden waren so eifersüchtig auf Paulus. Jealousy in our life, Eifersucht in unserem Leben, should be a red flag, sollte wie ein rotes Fähnchen sein, was hochgeht, that I am living in duplicity. Dass ich da mit einer Doppelbürdigkeit lebe. I'm living in hypocrisy. Ich lebe in einer Heuchelei. I'm outwardly conforming. Ich tue mich da äußerlich anpassen. While inwardly I am jealous. Aber innerlich bin ich eifersüchtig. Of someone on the worship team. Vielleicht auf jemand, der oder die sich im Anbetungsteam befindet. Jealousy. What does jealousy say? Was sagt Eifersucht? I should be doing that. Oder Neid. Ja, das ist ja eigentlich mein Plan. I should be doing that. Ich sollte das doch tun. Why did she like him? Warum hat sie ihn gemocht? I hate him. Ich hasse ihn. Why does he like her? Warum mag er sie? I hate her. Ich hasse sie. What does this reveal? Was offenbart das? It reveals that I don't recognize the role of God's grace in our lives. Das heißt, ich tue eigentlich gar nicht die Rolle von Gottes Gnade in unserem Leben anerkennen. Maybe he likes her. Vielleicht mag er sie. Because it's God's will. Weil es Gottes Wille ist. And maybe she likes him. Und vielleicht mag sie ihn. Because it's God's grace. Weil es Gottes Gnade ist. Why would I be jealous? Warum sollte ich jetzt eifersüchtig sein? Of someone else. Auf jemand anderen. When they are who they are by the grace of God. Wenn sie doch einfach nur das sind, was sie sind, durch die Gnade Gottes. And I can be who I am by the grace of God. Und ich kann sein, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. Poneros. Poneros. The opposite of Agathos. Genau das Gegenteil von Agathos. But watch, this is so interesting here, how this develops. Aber schaut mal her, so interessant hier. Okay, you gotta follow me close. Where are we now? We are 19. Okay. Verse 16. All right. By their fruit you will recognize them, for do people pick grapes from thorn bushes? Also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben? Or figs from thistles? Oder von Disteln, Feigen? Likewise, every agathos tree bears Kalos fruit. So bringt jeder Agathosbaum Kalos Früchte. Kalos is the same word used in Luke 8:15. Ist das gleiche Wort wie es in Lukas 18:15. These two words, Agathos and Kalos, the same two words. Diese beiden Worte, Agathos und Kalos, used in Luke 8:15. Verwendet in Lukas 8:15. To describe the good soil. Sie werden verwendet, um den guten Boden zu beschreiben. That bore fruit. Den guten Boden, der der Frucht hervorbrachte. The good soil is a Kalos and Agathos heart. Der gute Boden ist ein Kalos und Agathos Herz. And Kalos is translated honest. Und Kalos wird übersetzt mit ehrlich oder ehrbar. Authentic. Authentisch. An honest heart before God. Ein ehrliches Herz vor Gott. And a good heart. Und ein gutes Herz. Meaning that I recognize that all comes from God and I pass it on. Ich erkenne an, dass alles von Gott kommt und so gebe ich es auch weiter. Agathos is my attitude toward my neighbor. Agathos ist meine Einstellung gegenüber meinem Nachbarn. I have received and I freely give. Ich habe selbst empfangen und so tue ich auch frei geben. Kalos is an honest heart before God. Kalos ist ein ehrliches Herz vor Gott. This is the good soil. Der gute Boden. I'm honest that I fail. Ich bin ehrlich darüber, dass ich versage. I'm a sinner. Ein Sünder bin. I need forgiveness. Ich brauche Vergebung. Now, these are the same two words. Und das sind die gleichen beiden Worte. Watch this. Oder Begriffe. Follow me again, verse 17. Vers 17. Likewise. Also genau so. An Agathos tree bears Kalos fruit. Bringt jeder gute, also der Agathos-Baum, Kalos Früchte. A good tree, ein guter Baum, because of grace, wegen der Gnade, bears authentic fruit. Der bringt ganz authentische, also echte Frucht hervor. Verse 18. Now watch. Vers 18. An Agathos tree, ein Agathos-Baum, can not bear, kann nicht Poneros fruit. Poneros Früchte bringen. That's clear. Das ist klar. And a, now watch, now here it gets interesting. Also schaut mal hier. The word changes from Poneros to Sapros. Das Wort ändert sich von Poneros zu Sapros. Now watch, follow me. Sapros. It's so interesting. Agathos, Poneros are the opposites. Erst ist Agathos und Poneros der Gegensatz. Kalos and Sapros are opposites. Kalos und Sapros sind auch Gegensätze. One's authentic and one's unauthentic. Das eine ist authentisch, also echt, das andere ist unauthentisch, unecht. But aber the words are switched. Die Worte werden jetzt vertauscht. And I'll show you why. Und ich werde euch sagen, verse warum. 18. Vers 18. I know this is hard to follow, but just follow me. An Agathos tree cannot bear Poneros fruit. Ein Agathos-Baum kann nicht Poneros Früchte bringen. And instead of saying a Poneros tree cannot bear Agathos fruit, aber statt dass er sagt, ein Poneros-Baum kann nicht Agathos Früchte bringen, the word is switched to Sapros. Hat er das Wort jetzt verändert und verwendet Sapros. Because we are not dealing with Romans 1. Weil wir gehen ja jetzt nicht nur mit Römer 1 um, which describes people who are without God and don't want God. Weil es geht ja nicht um Menschen, die ohne Gott sind und Gott auch gar nicht haben wollen. It's dealing with people who think they have God but don't have God. Aber es geht vielmehr um Leute, die denken, dass sie Gott hätten, aber Gott nicht haben. So the two trees are presented as such. Also werden die beiden Bäume folgendermaßen dargestellt. An Agathos tree, ein guter Baum. And a Poneros, no. Und ein Poneros, nein. An Agathos. Ein Agathos. And an unauthentic tree. Und ein nicht authentischer Baum. It's not a Poneros tree. Es ist kein Poneros-Baum. It's a tree that produces Poneros. Es ist ein Baum, der Poneros hervorbringt. Because it looks like the other tree. Denn er schaut so aus wie der andere Baum. But it is not the other tree. Aber es ist nicht der andere Baum. If it was called a Poneros tree, it would be like this really ugly killing tree with huge thorns and like, that's a Poneros tree. Wenn das der Poneros-Baum wäre, der würde so ganz seltsam ausschauen. Man würde gleich wissen, dass der Poneros-Baum. That eats people, that's a Poneros tree. Jeder würde sagen, oh, ist der hässlich. Oh, that is so, that's a Poneros tree. That's an Agathos tree. Oh, schau, das ist der Poneros-Baum. Weg damit, das ist der Agathos-Baum. But wait a minute, which one's which? Na klar, Moment, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Welcher ist denn jetzt? They look exactly the same. Die schauen jetzt gleich aus. Matthew 13. Matthäus 13. The servant got up in the morning, he went to the field. Der Knecht ist morgens aufgestanden, er geht zum Feld. He said, wait a minute. Er sagt, na, kleinen Moment, was hier los? There's so much wheat. Da ist so viel Unkraut hier. No. Oh, Weizen, Entschuldigung. No. Somebody planted tares in between. Das schaut aus wie Weizen, aber nein, da ist ja Unkraut drin. You can't tell the difference between tares and wheat in the beginning. Man kann am Anfang gar nicht mehr den Unterschied erkennen, ist das jetzt Weizen? They look exactly the same. Die schauen beide gleich aus. The problem is that the tares don't bear fruit. Das Problem ist, dass das Unkraut keine richtige Frucht hervorbringt. So you wait and you see there's no fruit. So musst du warten und du kannst dann sehen, da ist ja gar keine Frucht drin. So there's two trees. Da sind jetzt zwei Bäume. There's two music stands. They look exactly the same. Da haben wir zwei Musikstände, die schauen beide gleich aus. One is an agathos. Einer ist ein guter. And one's a sapros. Das andere ist ein Sapros. It's a phony. Das ist nur eine Täuschung. It's not authentic. Der ist nicht echt. It's not real on the inside. Der ist nicht echt im Inneren. You get it? Bekommt ihr das mit? And the sapros tree produces poneros. Und der Sapros Baum, also der unechte, der bringt die Poneros-Früchte hervor. Right. The unauthentic tree cannot produce kalos. Der unauthentische, der unechte Baum kann nicht die kalos, also die schönen Früchte hervorbringen. What makes me authentic? Was macht mich authentisch? Christ makes me authentic. Christus selbst macht mich authentisch. The kalos is honest. Kalos ist das ehrliche sein. It's an honest heart before God. Dieses ehrliche Herz vor Gott. And in my heart, und in meinem Herzen, I have to decide. Da muss ich die Entscheidung treffen. Am I going to be honest before God? Werde ich jetzt ehrlich sein vor Gott? In the innermost parts of my life? In dem Innersten meines Lebens? Or am I going to play a game? Oder werde ich hier einfach etwas vorspielen? And have no fear of God? Und da überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott haben. And not believe that God can see Hebrews 4:12. Und nicht glauben, dass Gott doch sehen kann, Hebräer 4:12. That His Word can discern even the motives of my heart. Es heißt auch, dass sein Wort selbst die Motive meines Herzens unterscheiden kann. Because in the next verse it says everything is laid bare before God. Denn im nächsten Vers heißt es dort, dass doch alles bloß vor Gott liegt. Now it continues. Und jetzt geht es weiter. Verse 19. Every tree that does not bear kalos fruit. Jeder Baum, der nicht Kalosfrucht bringt. That does not bear honest, authentic fruit. Der nicht ehrliche, authentische Frucht bringt. Which means there's a fake fruit. Das ist eine falsche Frucht. Nur right? Attrappen. There's an outward conformity. Also äußerlich angepasst. I know just when to serve. Ich weiß genau, wann ich da jetzt dienen muss. I know just when people are watching. Ich weiß genau, wenn Leute dann zuschauen. I know just what to say. Ich weiß genau, was ich da sagen muss. It's not authentic. Aber es ist nicht echt. Now, you got to think again that many people are trying to get through the wide door. Und denk nochmal dran, es sind viele, viele Leute, die durch dieses weite Tor gehen wollen. They are not authentic before God. Aber sie sind nicht echt vor Gott. And when they stand before the Lord, God will say, und wenn sie vor Gott stehen, I don't know you. Wird er sagen, ich kenne euch nicht. Now he will say this to many people. Und er wird das vielen sagen. And maybe even to some people in our church. Und vielleicht sogar einigen in unserer Gemeinde. You were part of CEG. Du warst Teil der CEG. But I never knew you. Aber ich habe dich nie gekannt. You conformed so perfectly. Du hast dich so perfekt angepasst. So perfectly. I mean, you were a genius. So perfekt. Du warst ein Genie. Very good. I mean, you just. What was the motive? Aber was war das Motiv? You felt security in a community. Dass ich da irgendwie sicher gefühlt in dieser Gemeinschaft. You had friends, Freunde, job opportunity, Arbeitsmöglichkeiten, through people, durch andere Leute, opportunity to meet people, Gelegenheiten, Leute kennenzulernen. But you were never authentic before me. Aber du warst nie authentisch, du warst nie echt vor mir. I mean, can we imagine that we will never have anyone from our church like that? Können wir uns wirklich anmaßen zu glauben, dass bei uns niemand it doesn't have to be. Das muss nicht so sein. Now watch. Let's continue. Fahren wir fort. Verse 20. Thus by their fruit you will recognize them. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. And that fruit is our attitude toward other people. Und diese Frucht ist unsere Einstellung unsere Haltung gegenüber anderen Leuten. That fruit is poneros. Und diese Frucht ist poneros. It's a disrespect for people. Es ist eine Missachtung anderer Leute. Oh, outwardly there may be a degree of natural respect and courtesy. Der mag es vielleicht äußerlich einen gewissen Grad an natürlicher Höflichkeit und Achtung geben. But what happens inwardly? Was geschieht da drin? What happens on the inside? Was ist da drin los? They trusted in themselves that they were righteous. Sie haben auf sich selbst vertraut, dass sie doch gerecht seien. And they despised others. Und haben andere verachtet. We could do probably a whole series on how people despise other people secretly. Und wir könnten eine ganze Serie darüber starten, wie Leute andere Leute insgeheim verachten. And God sees it. Und Gott sieht es. Rather than aber viel mehr oder viel eher pouring my life to somebody, sollte es doch so sein, dass wir unser Leben gegenüber jemand anderen ausgießen. The best I can. So gut es geht. Being authentic. Und dabei einfach echt sind. Now watch, I'll close with this. Ich werde damit abschließen. A wolf, ein Wolf draws you to himself. Er zieht dich zu sich selbst. A sheep, ein Schaf, draws you to Christ. Führt dich hin zu Christus. It's a big difference. Ein Riesenunterschied. Wolves will draw you into codependence. Wölfe ziehen dich hinein in eine gegenseitige Abhängigkeit. Doesn't mean because someone's codependent that they're a wolf. Das bedeutet nicht, wenn ich jetzt irgendwo eine gegenseitige Abhängigkeit sehe, dass da gleich dieses Wolf-Verhältnis stattfindet. Probably a lot of people who suffer from codependence that are not wolves. Es gibt viele Leute, die da an dieser gegenseitigen Abhängigkeit im negativen Sinne leiden. But the difference is a wolf does it on purpose. Aber der Wolf. It's very clear that he's intentionally making people codependent on him. Und es ist sehr klar, dass er die Absicht hat, Leute von ihm abhängig zu machen. And there's no authenticity. Und da sind sie überhaupt nicht echt. There's no repentance. Und es gibt auch keine Reue, keine Buße. I would be afraid of people who never repent. Ich würde Angst haben vor Leuten, die eigentlich nie Reue zeigen. I think it's a red flag. Da geht wieder die rote Fahne hoch. Da geht wieder die rote Fahne. Someone who's spiritual, but they just never repent of anything. Never sorry. Die schauen so geistig aus, aber eigentlich findet man sie nie, dass es ihnen irgendwie leid täte. Why is their facade so important to them? Warum ist ihre Fassade das so wichtig? If I'm not authentic before God, I will not be authentic before people. Wenn ich nicht authentisch bin, echt bin vor Gott, dann werde ich auch nicht echt vor Menschen sein. A wolf will never bring you to Christ. Ein Wolf wird dich nie zu Christus führen. In Matthew 23, Matthäus Kapitel 23, Jesus said to the Pharisees, Jesus sagt den Pharisäern, you travel the whole world. Ihr bereist die ganze Welt, to make a disciple, um einen Jünger zu machen, and you make him twice the son of hell that you are. Um sie gleich doppelt so sehr zum Sohn der Hölle zu machen, wie ihr es bereits seid. Those are very strong words. Und das sind sehr harsche Worte. So let's just sum it up. Also fassen wir es zusammen. The narrow gate is the cross. Die enge Tür ist das Kreuz. It's by grace through faith. Und der Eintritt ist durch Gnade im Glauben. It comes through repentance. Es geschieht durch Reue. Honesty before God. Eine Ehrlichkeit vor Gott. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I need your mercy. Ich brauche deine Barmherzigkeit. And whatever goodness I have is because of your grace. Und was auch immer ich an Güte vielleicht auch besitzen mag, es kommt durch deine Gnade. So I'm in the kingdom. Jetzt bin ich in dem Königreich, in seinem. And I boast of his grace. Und ich rühme mich seiner Gnade. And his mercy. Und seiner Barmherzigkeit. And this irritates the people who believe that they are good. Und das irritiert die Leute, die von sich aus glauben, dass sie gut seien. There is no good people. Es gibt keine guten Leute. Only by the grace of God. Nur durch Gnade Gottes. Right? So this is where the persecution comes from. Und von dort kommt genau die Verfolgung. So I live by his grace. Ich lebe durch seine Gnade. It's on the inside. Sie ist auch innen drin, manifest. And his grace is that which transforms me. Und diese Gnade ist genau das, was mich verwandelt. And this is 2 Corinthians 3. Und das ist 2. Korinther, Kapitel 3, verse 18. Vers 18. I am changed from glory to glory. Ich werde verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So again, two questions. Zwei Fragen. Did my life change? Hat sich mein Leben verwandelt? Is the road difficult? Ist der Weg beschwerlich? You know what it is. Ja, schon. I gave my life to Christ and people think I'm crazy. Ich habe mein Leben Christus hingegeben und die Leute denken, ich bin verrückt geworden. I had a friend beg me. Ich habe einen Freund, der hat mich angebettelt. About a month or 6 weeks after I gave my life to Christ. Vielleicht 6 Wochen nachdem ich mein Leben Christus gegeben hatte. He brought some drugs. Der nahm da Drogen. And he said, Rob. Sagte, Rob. You got to take this with me. Du musst es jetzt mit mir nehmen. I said, I don't want it. Sag, ich will's gar nicht. And he started to weep. Er fing an zu weinen. He said, Rob. Rob. I am serious. Ich meine das jetzt ganz ernst. Me and you are going to do this right now. Du und ich, wir werden das jetzt hier machen. Because we are losing you. Weil sonst verlieren wir dich. You are different. Where are you? Du bist ganz anders geworden. Wo bist du? You're going to show me that you are the same Rob. You're going to take this with me now. Du wirst mir jetzt zeigen, dass der gleiche Rob ist. Du wirst das jetzt mit mir einnehmen. Yes, I'm not. Sag, ich werde das nicht tun. I'm just not. Ich werde das nicht tun. A changed life. Ein verwandeltes Leben. It's going to bring me in trouble. Das bringt mich in Schwierigkeiten. But the change comes. Aber die Veränderung. Because of his grace. Die entsteht durch seine Gnade. And I am who I am by the grace of God. Und so bin ich, wer ich bin durch die Gnade Gottes. A wolf. Ein Wolf. I am who I am by my own efforts. Der sagt, ich bin, wer ich bin, durch meine eigene Anstrengung und Leistung. And we'll close with this. Und wir werden damit abschließen. These kind of wolves diese Art von Wölfe are expecting to be in heaven. Diese erwarten, im Himmel zu sein. We can just close with verse 21. Und wir können abschließen mit Vers 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. But only he who does the will of my Father, who is in heaven. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Many will say to me on that day. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Lord, Lord, Herr, Herr, did we not prophesy in your name? Haben wir nicht durch deinen Namen and in your name drive out demons geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben and perform many miracles? Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Unbelievable. Unglaublich. Verse 23. Vers 23. Then I will tell them plainly. Dann werde ich ihnen bekennen. I never knew you. Ich habe euch niemals gekannt. Oh my gosh. Many people are going to hear this. Many. Viele werden das Many hören. Many people. Viele werden das hören. Lord, I'm here. Herr, ich bin hier. I don't know you. Ich kenne dich nicht. Could you imagine in that moment like no, no, no. No, Nein. It was not me. Nein. Das I'm talking to me. Das kann auch nicht mich no, gemeint haben. No, there's a mistake. No. Der macht einen Fehler. No, no. Nein, nein. Look, I did all these things for you. Ich habe doch all diese Dinge für dich no, getan. No, nein, no. Nein, nein, nein. Lord, please, please. Herr, bitte. I prophesied, did miracles. Ich habe prophezeit, ich habe Wunder gewirkt. Please. Bitte. I beg you. Ich flehe dich Lord, an. I beg you. Herr. Depart from me. Weg von mir. I don't know you. Ich kenne dich nicht. It was not a kalos fruit. Es war keine gute, es war keine echte. Because it was not an agathos tree. Denn es war kein guter Baum. A tree that was the result of his grace. Es war nicht der Baum, der ein Ergebnis war seiner Gnade. Wolves always despise what the grace of God does in another one's life. Wölfe verachten immer das, was die Gnade Gottes im Leben eines anderen bewirkt. And jealousy is a red flag. Und dieser Eifersucht, dieser Neid ist direkt die rote Flagge. That's why the Jews despise the apostle Paul who went to the Gentiles. So verachteten die Juden den Apostel Paulus, der eben zu den Nationen ging. And those Jews will stand before the Lord. Und diese Juden, sie werden vor dem Herrn stehen. And some of them were even so-called Christian workers. Und einige von ihnen waren auch sogenannte christliche Arbeiter. And they'll hear, I never knew you. Und auch sie werden hören, ich habe euch nie gekannt. Now, I don't want to freak us out. Ich möchte jetzt nicht, dass wir da auszucken. If we pass through the door, wenn wir durch die Tür getreten sind, praise the Lord. Preist den Herrn. Just say, praise the Lord. Preist den Herrn. Jesus, thank you. Jesus, danke. Oh, I want to be an Agathos tree. Ich möchte ein Agathos Baum sein. I want to be honest. I'm honest. Ich möchte ehrlich sein. Because without your grace, I cannot make it. Can I make it? Ehrlich sein. I want to love people. I want to love people. I want to thank people. I thank the song leader. I thank you. Thank you. Thank you. I just want to be an Agathos tree. Ich möchte ein guter Agathos. Baum sein. I want to be goodness, Lord, by your grace. Güte möchte ich für andere Leute sein. Yes. Durch deine Gnade, ja. And number two, und Punkt zwei. Watch that you are not discouraged in your Christian walk. Aber schaut darauf, dass ihr euch nicht in eurem christlichen Wandel entmutigen lasst. When someone is unauthentic. Wenn jemand nicht echt ist. Because in your whole Christian walk, denn in deinem ganzen christlichen Wandel, it may not be today, but it may be in 5 years. Vielleicht mag das nicht heute sein, vielleicht ist das erst in 5 Jahren. Maybe in 10 or 15. Oder vielleicht in 10 oder in 15 Jahren. You will come shoulder to shoulder. Du wirst Seite an Seite vielleicht mit jemandem stehen. With someone who is unauthentic. Mit jemandem, der nicht echt ist. And you cannot tell the difference. Und du kannst den Unterschied nicht ausmachen. But by the fruit. Aber an der Frucht. As you observe carefully, wenn du da genau beobachtest, there is a despising of what the grace of God is doing in someone else's life. Da ist ein Verachten dessen, was die Gnade Gottes in dem Leben einer Person bewirkt. These are incredible verses, huh? Das sind unglaubliche Verse. Well, let's thank the Lord. Aber lass uns den Herrn danken. Lord, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That we can know we've passed from death to life. Dass wir wissen können, dass wir vom Tod zum Leben durchgetreten sind. 1. John 3:14. 1. Johannes 3:14. We know we've passed from death into life. Wir wissen, dass wir vom Tod hinein das Leben getreten sind. Because we love the brethren. Weil wir ja die Brüder lieben. Father, I pray. Vater, ich bitte. I pray for these words to cause us, Lord, to be all the more authentic. Vater, ich bitte dich, dass diese Worte in uns bewirken, dass wir umso mehr authentisch, umso echter sind. And all the more appreciative of your grace. Und dass wir umso mehr deine Gnade schätzen mögen. Help us to be sharp. Hilf uns, dass wir da ganz scharf sind dabei. We pray. Und darum bitte ich. By your grace. Durch deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.